Du bist bereits geheilt, du versuchst nicht geheilt zu werden. Der Teufel will dir deine Heilung stehlen. Es ist nicht so, dass du um deine Heilung kämpfen müsstest. Nein, der Teufel versucht, sie dir wegzunehmen. Aber wenn du ihm nicht auf den Leim gehst, entlarvst du ihn. Es ist ein Glaubenskampf. Es kann eine Weile dauern. Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber genau dafür haben wir die Bibel, als Glaubensnahrung für uns alle. Noch ein Beispiel. Und wisst ihr, was mit dem Riesen passiert ist? Er fiel. Das war's. Ein einziger kleiner Stein. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Wer, glaubst du, hat dafür gesorgt, dass der Stein genau ins Ziel traf? Der Herr. Und der Riese fiel. Die Bibel sagt, dass David ihm den Kopf abschlug und mitnahm. Und jetzt wird es interessant. Er brachte den Kopf nach Jerusalem. Aber das Terebintental liegt meilenweit von Jerusalem entfernt. Warum also brachte David den Kopf dorthin? Eine rabbinische Überlieferung besagt, dass er, der Kopf, an einem Ort namens Golgoliath begraben wurde. Später Golgatha. Genau dort besiegte ein größerer Sohn Davids, Jesus Christus, einen noch mächtigeren Goliath, Satan selbst. Am Kreuz zertrat er dem Teufel den Kopf, als er unsere Sünden trug und ausrief, es ist vollbracht. Ein paar Kapitel weiter. David wurde König. Und viele Jahre später gab es einen weiteren König aus seiner Nachkommenschaft, Josaphat. König Josaphat geriet in große Bedrängnis. Die Bibel sagt, dass ein riesiges Heer gegen ihn heranzog. Und ich liebe sein Gebet. Wenn du Zeit hast, lies es nach. Es steht in 2. Chronik 20 für eine scharfe geistliche Wahrnehmung. Schau her, er betete, Gott, wir haben keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Ich liebe das. Auf uns übertragen. Wir haben keine Kraft, keine Möglichkeiten gegen diese Krankheit, gegen diesen Zustand. Aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Ich weiß nicht, wie meine Tochter befreit werden kann, wie mein Sohn frei wird, aber meine Augen sind auf dich gerichtet. Als er das sagte, kam der Heilige Geist auf einen der Söhne Asaphs, einen Propheten. Und er sprach, horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Ja, hör gut zu, der Kampf ist nicht deine Sache, sondern Gottes. Josaphat hätte sagen können, aber die Feinde kommen doch gegen mich. Ja, aber der Kampf ist nicht deine Sache. Er ist Gottes Sache. Aber Pastor Prince, du verstehst nicht, das betrifft meine Familie. Ja, aber der Kampf ist nicht deiner, er ist Gottes Sache. Und alles in dir schreit, das ist doch unverantwortlich, ich muss mir Sorgen machen. Wie kann ich mich nicht sorgen? Aber tatsächlich tust du genau das Richtige, obwohl du in dieser Situation bist. Mitten in deinen Herausforderungen. Manche sagen, Pastor Prince, du bist ja so gesegnet. Du hast doch keine Ahnung, was ich gerade durchmache. Woher willst du das wissen? Tatsächlich stecke ich mitten in einer Prüfung. Schau, wir alle befinden uns entweder gerade in einer Prüfung, sind kurz davor oder haben gerade eine hinter uns gelassen. Das ist Teil dieses Lebens. Aber weißt du was? Ich esse. Ich nähre mich. Ich beschwere mich nicht. Übrigens, das Wort murren in der Bibel, auf Hebräisch heißt es lun. Gott hasst es, wenn sein Volk murrt. Auf Chinesisch gibt es auch das Wort lun. Und auf Englisch gibt es luni, oder? Aber das Wort Lun bedeutet nicht nur murren, sondern auch eine Nacht verbringen. Mit anderen Worten, wenn du dich über deine Situation beklagst, sagt Gott noch eine Nacht. Das bedeutet nicht, dass Gott dir das Problem schickt, aber er hasst Murren. Schau dir die Israeliten in der Wüste an. Diejenigen, die murrten, blieben stecken. Merk dir das. Klagst du, bleibst du. Preist du, steigst du. Du steigst über deine Lage hinaus. Also hör auf zu klagen und fang an zu preisen. Der Kampf ist nicht deine Sache, er ist Gottes Sache. Das Größte, was du tun kannst, Ruhe. Sag, Herr, das ist nicht mein Kampf. Ich kann diese Sucht nicht überwinden. Der Kampf ist deine Sache. Und dann gibt es Leute, die sagen, Pastor, du lehrst die Menschen, dass sie einfach tun können, was sie wollen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber hör mir zu, Herr Philister. Ich habe hier ein Zeugnis von einem Mann, der 50 Jahre lang geraucht hat und frei wurde. Letzte Woche habe ich über jemanden gesprochen, der von Drogensucht befreit wurde. Davor hatte ich ein Zeugnis von jemandem, der von Pornografie frei wurde. Wir bekommen viele Zeugnisse von Menschen, die von Drogen- und Pornografiesucht befreit wurden. Aus diesen beiden Bereichen. Also bevor du Heiligkeit forderst, zeig mir deine Ergebnisse, dann zeige ich dir meine. Hier ist ein Mann, der 50 Jahre lang geraucht hat. Er erzählt, ich war ein starker Raucher und habe mindestens eine Packung Zigaretten pro Tag geraucht. Eines Tages beschloss ich, nach einer Predigt, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber all meine Bemühungen waren vergeblich. Nach ein paar Tagen fing ich wieder an zu rauchen. Wenn du es aus eigener Kraft versuchst, wirst du es nicht schaffen. Der Kampf ist nicht deine Sache, sondern Gottes. Dann gab mir mein Sohn das Buch Zur Herrschaft bestimmt, das ich in 2 Wochen las. Dabei erkannte ich, dass Jesus mich erlöst hat und es darum geht, auf ihn zu schauen, ihm zu glauben und zu empfangen, was er bereits getan hat. Plötzlich verspürte ich ein starkes Verlangen, mit dem Rauchen aufzuhören. Das war übernatürlich. Manche versuchen aufzuhören, aber das Verlangen bleibt. Ich las einige Kapitel aus dem Buch noch einmal und schrieb mein Gebet auf. Doch dieses Mal, hört gut zu, dieses Mal entschied ich mich, nicht mehr gegen meine Zigarettensucht anzukämpfen. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Er bekam die göttliche Einsicht, dass er nicht gegen seine Sucht ankämpfen sollte, weil er wusste, dass er es aus eigener Kraft nicht schaffen konnte. Also entschied ich mich, einfach in Jesus zu ruhen, seine Gnade zu empfangen und zu glauben, dass er mich bereits am Kreuz von meiner Sucht befreit hat. Es war nicht mein Kampf, sondern seiner. Und er hat ihn bereits für mich gewonnen. Und was war das Ergebnis? An alle, die immer sagen, wie gefährlich Gnade sei und dass wir mehr über Heiligkeit sprechen müssten, hört gut zu. Hier ist das Ergebnis. Ich musste nur erkennen, dass mir durch die Gnade von Jesus vergeben ist und ich gerecht gemacht bin, nicht durch mein eigenes Tun oder meine Leistung. Nachdem ich 50 Jahre lang vergeblich versucht hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, wurde ich auf wundersame Weise und völlig mühelos frei, einfach nur, indem ich in dem vollbrachten Werk von Jesus ruhte. Seitdem bin ich frei vom Rauchen. Jesus hat es für mich getan. Halleluja. Amen. Indem er nicht kämpfte, hat er in Wahrheit gekämpft. 2 letzte Bibelstellen, dann schließe ich. Schauen wir uns noch einmal die Geschichte von König Josaphat an. Er sagte, nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Und wen schickte er voraus, um der feindlichen Übermacht entgegenzutreten? Die Anbeter und Lobpreiser. Sie sangen, preis den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade währt ewig. Und als sie am Schlachtfeld ankamen, stellten sie fest, dass die Feinde sich gegenseitig umgebracht hatten. Es war ein totales Chaos. Sie gerieten in Streit, kämpften gegeneinander und töteten sich gegenseitig. Und dann brauchte Israel 3 ganze Tage, um die Beute einzusammeln. Die Bibel sagt, dass sie dabei sogar Schmuck fanden. Vielleicht dachte sich einer, oh, eine Sonnenuhr von Rolex für meine Frau. 3 Tage lang sammelten sie die Kriegsbeute ein. Und das Tal, in dem das geschah, gibt es heute noch und heißt das Tal Barakah, das Tal des Segens. Vielleicht steht ein großes Problem vor dir. Vielleicht kämpfst du mit einer schwierigen Situation, einer schlimmen Diagnose oder siehst dein Kind sich von Gott abwenden. Doch hör zu, je größer die Herausforderung, desto größer das Tal. Und es ist ein Tal des Segens, das auf dich wartet. Was musst du also tun? Preise den Herrn, bleib stehen, denn das sagt Gott. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Du musst nicht kämpfen. Deine Aufgabe ist es, erstens, tretet nur hin. Zweitens, bleib stehen. Drittens, sieh die Rettung des Herrn. Wenn ich euch das hebräische Wort für Rettung zeigen könnte, es ist Jeschua, der Name von Jesus. Hier steht also eigentlich, tretet nur hin und bleibt stehen und seht Jesus. Und für die, die mit dem hebräischen Alphabet vertraut sind, hier erscheint Aleph Taf, ein Symbol für Jesus, Jahwe. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Sie mussten doch trotzdem kämpfen. Ja, aber mit Lobpreis. Damit drückten sie ihren Glauben aus. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Grace Revolution, yo. Ich folge dir, solange meine Seele lebt. Und dann, als die Feinde das hörten, sagten sie, oh nein, das ist alles deine Schuld. Und plötzlich ging es los. Ich bring dich um. Nein, ich bring dich um. Ihr denkt, ich übertreibe? Schaut in der Bibel. Da steht wörtlich, sie brachten sich gegenseitig um. Einer sagte, du zuerst. Nein, du zuerst. Okay, dann ich. Und als Israel schließlich ankam, war der Kampf bereits entschieden. Es war ein vollbrachtes Werk. Nun zurück zu Mose, als er mit dem Volk Israel vor dem Roten Meer stand. Hinter ihnen die Heere des Pharaos. Und das Volk rief, Mose, hast du uns hierher gebracht, um in der Wüste zu sterben? Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Dasselbe gilt für uns, sieh Jesus, steh fest, sieh das Unsichtbare, den, der dich liebt, der sich um dich kümmert, der sein Leben für dich hingegeben hat. Schau auf ihn. Die Ägypter oder in deinem Leben vielleicht die Krankheit, die du auf dem Röntgenbild siehst, die Diagnose, die dein Kind betrifft, die Schulden, die riesige Summe, die du bezahlen musst. All das, was dich heute bedrängt, wirst du nie wiedersehen. Warum? Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Der Herr wird für dich kämpfen. Lacham, kämpfen. Der Herr wird für dich kämpfen und du sollst still sein. Ich will euch etwas zeigen. Bleib still! Aber ich möchte doch, bleib still, halte still. Ich möchte aber, ihr sollt still sein. Der Herr wird für euch kämpfen. Aber vielleicht braucht Gott meine Hilfe. Nein, bleib still. Ich sehe keine Veränderung, es wird nur schlimmer. Nein, bleib still. Bleib in der Ruhe. Der Herr wird, aber ich muss doch Gott helfen. Dann hält Gott still. Merkt ihr das? Gott bekommt alle Ehre. Er teilt seine Ehre nicht. Ich sage das mit Ehrfurcht. Wenn Gott alle Ehre will, dann lass ihn auch die ganze Arbeit tun. Setz dich hin und sag, Herr, es ist deine Sache. Herr, du und mein Röntgenbild, die Diagnose. Der Kampf ist nicht meine Sache, sondern deine. Der Kampf ist deiner. Meine Schulden, meine riesigen Schulden, nicht mein Problem. Es ist dein Problem, Herr. Der Kampf ist deine Sache. Und der Teufel wird dich den ganzen Tag über immer wieder herausfordern. Was wirst du jetzt tun? Nein, der Kampf ist die Sache des Herrn, nicht meine Sache. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Schau auf den einen, der alles sieht. Kommen wir zum Schluss. Jesus ist auferstanden. Doch 2 Wochen später waren die Jünger entmutigt. Schuld und Zweifel plagten sie. Also gingen sie fischen. Sie arbeiteten die ganze Nacht, doch fingen nichts. Vielleicht geht es dir genauso. Du hast alles versucht mit deinem Sohn, deiner Ehe und siehst einfach keine Veränderung. Hör zu. Die Jünger arbeiteten die ganze Nacht, eine Zeit der Dunkelheit, und fingen nichts. Doch dann kam der Morgen. Jesus stand am Ufer. Doch sie erkannten ihn nicht sofort. Er fragte, habt ihr etwas zu essen? Sie antworteten, nein, wir haben nichts. Da sagte Jesus, werft euer Netz auf der rechten Seite aus. Sie taten es und fingen so viele große Fische, dass sie das Netz kaum ans Ufer ziehen konnten. Dort wartete bereits ein Kohlefeuer mit Fisch und Brot. Jemand hatte Frühstück gemacht. Jetzt aufgepasst. Johannes 21. Als sie nun gefrühstückt hatten, hier steckt eine Offenbarung drin. Als sie nun gefrühstückt hatten, lasst mich euch etwas sagen. Das kommt aus dem Johannesevangelium. Jedes der 4 Evangelien zeigt Jesus aus einer anderen Perspektive. Das Johannesevangelium zeigt Jesus in seiner höchsten Form, als Gott. In Matthäus und Lukas lesen wir Stammbäume. Der und der zeugte den und den. Doch Johannes beginnt anders. Im Anfang war das Wort, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Johannesevangelium ist das höchste Evangelium, das Adler-Evangelium. Und wie endet es? Es endet mit dem auferstandenen Jesus. Und was tut er? Er bereitet das Frühstück zu. Obwohl er von den Toten auferstanden ist, kommt er immer noch in unseren Alltag. Er macht Frühstück. Die Jünger hatten die ganze Nacht gearbeitet. Sie waren erschöpft, sie froren. Und da war ein warmes Frühstück für sie vorbereitet. Dann lesen wir, Jesus spricht zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Pastor, du behauptest, dass Gott nichts fordert. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Ich habe nie gesagt, dass Gott nichts fordert, sondern dass er unter der Gnade versorgungsorientiert ist. Was er von uns verlangt, gibt er uns zuerst. Aber in meiner Bibel steht, dass Gott Petrus befohlen hat, weide meine Lämmer. Ja, aber erst nachdem sie gefrühstückt hatten. Er versorgt sie, bevor er etwas von ihnen fordert. That's my Jesus. Das ist mein Jesus. That's my Jesus. Er nährt sie zuerst. Dann sagt er ihnen, sie sollen andere nähren. Doch er befiehlt nicht, sondern fragt, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, Herr. Dann sagt Jesus, weide meine Lämmer. Seht ihr, Jesus liebt es zu nähren. Erst gibt er ihnen zu essen, dann bittet er sie, andere zu nähren. Pastoren, hört gut zu. Euer Dienst ist es, zu nähren, nicht zu schlagen. Er nährt die Herde. Natürlich gibt es auch Korrektur, aber selbst das ist Nahrung. Wir sind nicht dazu berufen, die Schafe zu schlagen, sondern sie zu füttern. Jesus kümmert sich darum, dass seine Lämmer gut versorgt werden. Ist das nicht schön? Erinnert ihr euch an die Geschichte, als ein Sturm aufkam, während die Jünger auf dem See Genezareth unterwegs waren? Jesus war auf einem Berg und sah, dass seine Jünger auf dem Wasser mit dem Sturm kämpften. Aber was geschah davor? Die Speisung der 5000. Bevor der Sturm aufkam, hatte er sie gespeist. Und die Jünger hatten 12 Körbe übrig mit den Resten. Er nährte sie vor dem Sturm. Hör zu. Er nährt dich vor dem Sturm. Er nährt dich nach dem Sturm. Er nährt dich während des Sturms. Wie gewinnst du den Kampf? Nicht, indem du den Teufel anschreist, Teufel, ich komme gegen dich an. Nein, einfach, indem du dich mit Gottes Wort nährst. Dann kämpft Gott für dich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ich bin so froh, dass du heute hier bist. Ich bin froh, dass du dich mit Gottes Wort nährst. Nahrung bedeutet Besitz ergreifen. Sich nähren bedeutet kämpfen. Und denk daran, wenn du stillhältst, dann wird Gott für dich kämpfen. Solange du selbst kämpfst, hält Gott still. Und alles in dir wird schreien, ich muss doch etwas tun. Nein, tu nichts. Erinnere dich an die Riesen, vor denen das Volk Israel solche Angst hatte, und an die mächtigen Mauern von Jericho. Die Israeliten zogen 6 Tage lang um die Stadtmauern. Josua ließ sie um die Stadtmauer ziehen, in Stille. Kein Wort. Bleibt still, sagte Josua. Der Herr wird für euch kämpfen. Erst am 7. Tag, sagte Josua, jetzt ruft laut. Und was geschah? Die Mauern fielen. All diese Riesen, die das Volk 38 Jahre zuvor in Angst und Schrecken versetzt hatten. Und diese riesigen Stadtmauern, sie stürzten in sich zusammen mit einem einzigen Ruf. Der Herr wird für dich kämpfen. Ganz egal, was es ist, Krebs oder was auch immer, der Herr wird für dich kämpfen. Deine Aufgabe ist es, nicht zu kämpfen, sondern in die Ruhe einzugehen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Eifrig bestrebt, in die Ruhe einzugehen. Aber das geht nicht, wenn du dich ständig mit den Nachrichten und Medien füllst, mit der Nahrung dieser Welt, mit Melonen, Lauch, Knoblauch und Zwiebeln. Nein, ernähre dich mit Öl und Wein, mit der Nahrung Gottes. Und wenn du dich nährst, wirst du in Besitz nehmen. Jeder Kopf geneigt, jedes Auge geschlossen, in diesem Saal und überall, wo Menschen zuhören. Wenn du sagst, Pastor Prinz, wie kann ich gerettet werden? Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Wenn du das willst, dann bete jetzt mit mir von Herzen. Sag, himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst. Danke für das Geschenk deines Sohnes, den du aus freien Stücken hingegeben hast, für mich und meine Familie. Christus ist für meine Sünden gestorben. Er wurde begraben und ist am 3. Tag auferstanden. Alle meine Sünden sind fortgenommen worden. Jesus Christus ist mein Herr und mein Erretter. Danke, Vater, dass ich von nun an nie wieder allein bin. Du wachst über mich. Der Herr Jesus ist mein Hirte. Er nährt mich. Er leitet mich. Er führt mich von diesem Tag an. Ganz gewiss, nicht vielleicht, sondern gewiss, werden Güte und Gnade mir folgen alle Tage meines Lebens. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Steht auf, preist den Herrn. Nimm Gottes Schutz nicht als selbstverständlich hin. Eines der Dinge, die du ergreifen musst, ist sein Schutz. Nur weil du zur New Creation Church gehörst oder weil Pastor Prince über Schutz predigt, heißt das nicht, dass du automatisch geschützt bist. Du musst dein Erbe aktiv ergreifen. Nimm ein, was dir gegeben wurde. Hebt eure Hände hier im Saal und überall, wo ihr gerade zuschaut. Auch in der Grace Revolution Church. Hebt eure Hände vor dem Herrn. Gott, der alles vom Anfang bis Ende kennt. Gott, der alle Monate dieses Jahres kennt, jede Woche und jeden einzelnen Tag. Gott, der all die Pläne des Feindes kennt, die Fallen, die er gelegt hat, um dich zu täuschen, dich zu Fall zu bringen, dich zu behindern. Derselbe Gott bewahrt dich und schützt dich. Er hält dich fern von allem Bösen. Er wird dich und deine Familie vor jeder Gefahr bewahren. Vor Unfällen, vor Katastrophen, vor den Mächten der Finsternis, vor Terror, vor den Angriffen des Feindes. Dieser wunderbare Gott, der Israel durch die Wüste geführt hat, der sie in das gelobte Land brachte, der ihre Feinde besiegte, er wird auch deine Feinde besiegen. Der Kampf ist seine Sache. Vater, heute treffen wir eine Entscheidung. Was immer auf uns zukommt, wir sehen es als deinen Kampf an. Hände weg, der Kampf ist deine Sache, Herr, nicht unsere. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Ich habe euch lieb. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.